allem Benz, es ist nachts und Baby, ich weiß, dass es passt. Zwischen uns hat's gefunkt beim ersten Mal. Auch wenn's keiner versteht, du hast meinen Kopf verdreht. Deine Art, wie du tanzt im Gucci-Kleid. Und wir sind frei, du und ich, ganz allein, allein. Sherry, Sherry, Lena, du bist was Besonderes. Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Sherry, Sherry, Lena, steig ein, Baby, komm schon. Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Sherry, Sherry, Lena, du bist was Besonderes. Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Sherry, Sherry, Lena, steig ein, Baby, komm schon. Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Wer ist echt, wer ist falsch? Nimm mein Herz, es ist deins. Pass drauf auf, nur für dich ist dort ein Platz. Kann man nicht bezahlen. Du siehst Sterne, Schnuppen fein. Und ich lieg neben dir am weißen Strand. Und wir sind frei, du und ich, ganz allein, allein. Sherry, Sherry, Lena, du bist was Besonderes. Eine Frau fürs Leben oder für eine Nacht. Sherry, Sherry, Lena, steig ein, Baby, komm schon. Lass uns heute frei sein, nur für diese Nacht. Sherry, Sherry.